O Zacharia, wir verkünden dir einen Jungen, dessen Name Yahya ist, wie wir zuvor noch niemandem Kennzeichen gleich den seinen gegeben haben.